Mein Marschbefehl ging nach Innsbruck. Der Krieg auf dem Balkan stand unmittelbar bevor. Anfang April ging es gegen Jugoslawien und Griechenland. Mussolini hatte seinen Freund Hitler zur Hilfe gerufen. Ich kam in ein Militärlazarett am Stadtrand von Agram und bin später oft als Begleiter von verwundeten Transporten nach Tirol zurückgekehrt. Und von meiner Familie in Berlin gab es Post. Mein kleiner Bruder, wie ich ihn nannte, war eingezogen und machte seine Grundausbildung in einer Garnison in Thüringen.